Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, dia 1 de maio de 2012, e depois de uma paragem, estamos de regresso para mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso Musicália, que hoje lhe irá trazer, nestes cerca de 30 minutos, músicas provenientes da Alemanha. Mais uma vez voltamos a este país, e a esta cultura, que aliás é riquíssima em termos musicais. Sofre influências da música austríaca do tirolês e sofre também influências da música anglo-saxónica. A verdade é que a música alemã consegue, ainda assim, ter um cunho muito forte, digamos um cunho pessoal muito forte. Melodias diferentes, com ritmos, em alguns casos, bastante singulares, mas as interpretações são aquelas que mais se diferenciam das outras. Talvez porque também o idioma é falado apenas nesta região da antiga Germânia, que abrange, neste caso, a Alemanha, a Áustria, parte da Suíça, parte do Luxemburgo e também o Principado de Liechtenstein. Nós hoje não vamos ouvir música do Liechtenstein, nem da Suíça, nem tampouco do Luxemburgo. Nem da Áustria, vamos ouvir apenas música da Alemanha. Vamos trazer aqui músicas que certamente os ouvintes já conhecem, mas não só. Vamos trazer outras que os ouvintes também não conhecem, pelo menos tão bem quanto isso. Vamos começar com uma delas, a mais conhecida de todas, digo eu. A música de Andrea Jürgen, que dá pelo nome de Allein in der Nacht. A outra é também muito conhecida e dá pelo nome de Mônica. A interpretação fica a cargo de Uli Martin. São as duas primeiras da edição de hoje do nosso Musicália. Eines Mädchens, das Als ich im vergangenen Jahr auf der kleinen Insel war, da sah ich sie. Sie trug Blumen in der Hand und ging so wie ich zum Strand, da sah ich sie. Jeder wollte mit ihr gehen, denn sie war so wunderschön wie keine zuvor. Doch nur mir gab sie ein Wort, so kam es, dass ich sofort mein Herz verlor. Schön war die Zeit, zu sein mit Monika. Ich träume nun allein von Monika. Wird's noch einmal von ihr fuhr, dachte ich an eines nur, an Monika. Denn ich kriegte keinen Gruß und auch keinen Abschiedskuss von Monika. Ja, ihr war das Herz so schwer und so sah ich sie nicht mehr. Nun schrieb sie mir: Komm zurück im nächsten Jahr, dann wird alles, wie es war, ich glaube dir. Schön war die Zeit, zu sein mit Monika. Ich träume nun allein von Monika. Wird's noch einmal mais ouvintes, agora para ficarmos a conhecer a música de Peter Kraus, Ich bin ja zu allein, uma música da década de 1960, que se fará acompanhar de uma outra mais recente, da década de 70, que é interpretada neste caso por Karel Gott. O tema chama-se Einmal um die ganze Welt. São as próximas duas músicas. Esta segunda já passou no musical e na própria rádio internacional em geral mais do que uma vez. É um tema mais ou menos conhecido, mas essa música de Peter Kraus, Ich bin ja zu allein, é uma música que nunca passou, creio eu, por cá, pelo menos nas minhas edições, nem nas edições de musical. E portanto, vamos hoje então ouvir pela primeira vez neste espaço radiofónico a música Ich bin ja zu allein, cantada por Peter Kraus. Vem já de seguida. So allein, um mich ist leer. Hab keine Freunde, man liebt mich nicht mehr. Ich habe sonst alles, was man begehrt. Doch kenn ich kein Herz, das mir ganz gehört. Mein Herz für ein Herz zu geben, für alle Zeit, alles zu schenken, dazu bin ich bereit. Gib mir ein Herz für mich, ein Herz. was das mir sagt. Ich liebe dich. Ich bin ja so allein. Um mich ist leer. Hab keine Freunde. Man liebt mich nicht mehr. Ich habe sonst alles, was man begehrt. Doch kenn ich kein Herz, das mir ganz gehört. Wer sucht sie, wer kennt sie, schickt sie zu mir. Ich warte auf sie, ich mach sie glücklich, glücklich wie nie. Ich frag die Sterne, ich frag das Meer, wo ist mein Glück? Ich brauch es sehr. Ich bin ja so allein, um mich ist leer. Hab keine Freunde, man liebt mich nicht mehr. Ich habe sonst alles, was man begehrt. Doch kenn ich kein Herz, das mir gefällt. Als Kind schon wüsste, was man tun und lassen müsste, wär das Leben leicht. Ob man alle weiten Ziele und das Schönste der Gefühle irgendwann erreicht. Von den vielen Illusionen, die in unseren Herzen wohnen, bleiben nur ein paar. Und die werden wie ein Wunder eines Tages dann mitunter wahr. Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, das man keine Liebe und kein Glück versäumt. Viele Fremde spazieren gehen, davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt. Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, dass man keine Liebe und kein Glück versäumt. Ouvintes, para o término desta edição do Musicália, as portas vão fechar-se com mais duas melodias. Vamos agora ouvir, pela primeira vez, uma outra música que... Enfim, é uma música diferente, uma música mais... como posso caracterizá-la? Uma música mais bem disposta, posso chamá-la assim. É de Udo Jürgens, esta melodia que vamos então ouvir e que dá pelo nome de Aber bitte mit Samme. É como se chama então esta música de Udo Jürgens. Para ouvir também Marina, a música de Wildebrand, que vai então fechar a edição de hoje do nosso Musicalia. A primeira é dos anos 70, mais recente. A segunda, bastante mais antiga, princípios dos anos 60. É então assim que se fecham as portas de mais uma edição do Musicalia. Já de seguida, Silva Júnior traz-lhe mais uma edição de Nação Roqueira. Tenha então uma boa noite na companhia da Rádio Interweb, a sua estação na internet. Então uma boa noite e até à próxima terça. Sie treffen sich täglich um 3:15 Uhr. Oh, oh, oh. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh, oh, oh. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet, auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne besät, auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane, aber bitte mit Sahne. Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich, oh, oh, oh. Noch Buttercremetorte und Bienenstich. Oh, oh, oh. Oh yeah. Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein. Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane. Aber bitte mit Sahne. Das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt. Oh, oh. Oh, yeah. Der Tod hat drei um sie dort abgesahnt. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Die Hinterbliebenen fanden vor Schmerz keine Worte. Mit Sacher und Linzer und Marzipantorte hielt als letzte Liliane getreu noch zur Fahne. Aber bitte mit Sahne. Doch auch mit Liliane war es schließlich vorbei. Oh, oh. Sie kippte vom Stuhl in der Konditorei. Auf dem Sarg gab's statt Kränzen verzuckerte Torten und der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten. Lass der Herrgott den Weg in den Himmel ihr bahnen, aber bitte mit Sahne. Ein Tässchen Kaffee. Noch ein kleines Baiser. Oder soll es vielleicht auch ein Keks sein? Bei Tag und Nacht denk ich an dich, Marina, du kleine zauberhafte Ballerina. Wo wärst du, meine süße Cara Mia? Aber du gehst ganz kalt an mir vorbei. Doch eines Tages traf ich sie im Mondschein. Ich lud sie ein zu einem Glas Rotwein. Und wie ich frage, Liebling, willst du mein sein? Gab sie mir einen Kuss und das hieß ja. Marina, Marina, Marina, dein Schick und dein Charme, der gefällt.